Unterschied, ob arm oder reich. Das Einzige, das wirklich zählt, ist das Deutsche Reich. Nun lasst uns dafür kämpfen und um die Freiheit ringen. Es gilt, standhaft zu sein, um die Feinde zu bezwingen. Keine Buße, heb die Hand dem Vaterland zum Gruße. Auf das bald endet ewige Nacht. Kamerad, vernehmt die Kunde, steht fest vereint im Bruderbunde. Auf das die Heimat erwacht. Deutsche Netze brechen sie nicht nur die Wahrheit, sondern auch eigene Gesetze. Nur längst sind sie entlarvt und ihre Tage sind gezählt. All ihre Tritte gegen uns haben unseren Willen gestillt. Deine Buße, heb die Hand den Vaterland zu Buße. Auf das bald endet ewige Nacht. Kamerad, vernehmt die Kunde, steht vereint im Bruderbunde. Auf das die Heimat erwacht. Tyrannei ein Ende, denn unsere Heimat wird befreit.